In der DEVJK gab es eine Veranstaltung zum 15. Mai, Tag des Massenfußballspiels der Asiatischen Fußballkonföderation 2017. Daran beteiligten sich die Schüler und Trainer der Sportschulen der Jugendlichen in allen Orten und die Fußballexperten und Liebhaber. Auf der Veranstaltung fanden ein Kursus für die Bildung der Nachwuchsfußballspieler und ein Musterauftritt der Schüler der Internationalen Fußballschule Pyongyang statt. Danach verbrachten die Teilnehmer eine schöne Zeit, indem sie geteilt in die Klasse der Grundschüler und der Experten und Liebhaber über 35 Jahre Fußball spielten.